blicken, wie sie das Arbeiterviertel gewahren. Sie tragen nicht Hessen, nicht Achselstücken, sie kommen im Arbeiterkittel daher. Sie tragen Hammer und Sichel als Zeichen, die Hundertschaften der Arbeiterwehr. Seht daher, das ist die rote Faschist.